طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دونتري سفارة بشون دوجه ماهم بايتا إن شاء الله مدى إكليرونك ودى أمقفي غن إكليرونك في الرياض الصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. يا أخوة، في كل يوم تطلع فيه الشمس، في كل يوم يصبح فيه العباد، ينزل ملكان. الملك الأول، وهذا يا أخوة إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني نؤمن به إيمانا جازما لا نشك فيه أبدا. نعم، هناك ملكان ينزلان، ويقول الأول: اللهم أعطي، اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلف هذا، أخلف هذا عن العطاء الذي أعطاه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعوضه، يعوضه سبحانه وتعالى ويعطيه عن الذي أعطاه. إما العطاء هو بركة له في ماله أو رزقا له بهذا الذي أعطاه. وأما الذي أمسك وبخل ولم يبذل مالا ولم ينفق، فاللهم أعطه تلفا. والتلف تلفان: إما حسي، يعني المال يتلف يعني يحرق أو يسرق أو يؤخذ منه، يذهب منه المال، أو المعنى الآخر هو التلف المعنوي، بأنه تسحب البركة منه، تسحب البركة وتنزع البركة من هذا المال، فلا يستفيد منه هذا العبد، ما يستفيد منه هذا العبد. وأما قوله يا ابن آدم أنفق، أو أنفق يا ابن آدم ينفق عليه، يعني أنت إذا أنفق الله سبحانه وتعالى سيعوضك هذا الذي أنفقته، وسيعطيك الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك إذا أنفقت عبد الله. بارك الله فيكم. Wir reden weiter in diesem Kapitel, und zwar, dass es Großzügigkeit und Spenden für Wohlzwecke im Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben schon ein paar Hadithe durchgenommen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und heute machen wir weiter, bi'izni ta'ala. Und zwar, der erste Hadith ist von Abu Huraira, radiallahu anhu, überliefert. Und zwar, dass der Prophet sagte: Kein Tagesanbruch vergeht, ohne dass zwei Engel herabsteigen und der eine ruft: O Allah, vergelte dem Spendenden entsprechend seine Spende. Und der andere ruft: O Allah, füge dem Geizigen, dem Entspendenden Schaden zu. Natürlich, das ist nicht so in dieser Bedeutung, aber das heißt, Barakallahu fikum, mit anderen Wörtern, jeden Tag, wenn die Leute aufwachen, wenn der Tag ausbricht oder anbricht, jeden Tag, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala zwei Engel herabsteigen. Und ein Engel sagt, Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. O Allah, O Allah, gib demjenigen, der etwas gespendet hat, der etwas gegeben hat, in den Themen, die in der Religion in Ordnung sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen ersetzen, dem, was er gespendet hat oder gegeben hat. Weil Al-Infaq, das ist nicht nur Spende, sondern da kann man auch für seine Familie was gegeben haben, und inshallah, da bekommt er dafür auch Lohn. Und der andere Engel, der sagt, O Allah, a'ati mumsikan talafa, at-talaf, das ist nicht nur Schaden hier, sondern das ist entweder, dass er das nicht ersetzt bekommt, was er gegeben hat, und dass sein Vermögen vergeht, indem zum Beispiel vielleicht jemand nimmt das weg oder der verliert in seinem Handel und so weiter. Oder die andere Bedeutung ist sinnmäßige Bedeutung, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Segen von seinem Vermögen wegnimmt. Egal wie viel er hat, der hat keinen Segen in seinem Vermögen. Und das ist eine Sache, die viele Leute nicht verstehen. Du findest eine Person, die hat so viel Vermögen und trotzdem ist gierig, geizig, und egal was er gibt, egal was er macht, egal was er gewinnt, der fühlt sich nicht wohl. Der fühlt sich, dass er kein Geld hat, kein Vermögen hat. Und du siehst eine andere Person, der hat nur wenig. Und subhanallah, der fühlt sich der Reichste auf dieser Welt. Und der hat so viel. Und man merkt, ja, subhanallah, als ob er so viel hat, obwohl die Person arm ist. Und das ist, barakallahu fikum, dieser Sinn. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Wenn du spendest, dann macht der Engel für dich ein Bittgebet, dass Allah dir das ersetzt, was du gegeben hast. Und wenn du das nicht gibst, wenn du geizig wirst und nicht gibst, dann sagt der Engel, O Allah, a'ti mumsikan talafa, diesemjenigen, der spenden kann, und der, man braucht seine Spende und der gibt das nicht, Allah subhanahu wa ta'ala lässt sein Vermögen entweder vergehen oder dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Segen in diesem Vermögen nicht gibt. Abu Huraira auch überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah der Erhabene sagt, O Sohn Adams, gib aus dem Weg Allahs, auf dem Weg Allah, so wird auch für dich ausgegeben werden. Anfaq yunfaq alayk, das bedeutet, wenn du gibst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wirst du gegeben. Das heißt, mit anderen Wörtern, du sollst immer davon ausgehen, wenn du für Allah spendest, dann wird Allah dir diese Spende ersetzen oder vergelten, subhanahu wa ta'ala, in diesem Leben, und du wirst was bekommen. Wenn du das nicht im Leben bekommst, dann am letzten Tag wirst du dafür deinen Lohn bekommen, in einer Art und Weise, die du vielleicht auch nicht kennst. Und wenn der Muslim das versteht, dann versteht er, was bedeutet, dass man eine Spende gibt. Wenn du eine Spende gibst, dann sollst du das für Allah subhanahu wa ta'ala geben. Dann sollst du das für Allah subhanahu wa ta'ala geben, und du sollst dir keine Gedanken dann mehr machen. Du hast deine Aufgabe geleistet und dein Lohn ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. أي الإسلام أفضل؟ يعني الإسلام يعني تطبيق الإسلام عند الإنسان أي هو الأفضل؟ منه أنك تطعم الطعام، أي تنفق على الناس، تطعم الفقير، تطعم الناس، وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، يعني حتى المسلم الذي لا تعرفه تقول السلام عليكم، والذي تعرفه تقول السلام عليكم. ويا أخوة، من علامات الساعة أن الإنسان لا يسلم إلا على من عرفه، فتسليم الخاصة فقط يسلم. وقد تجد أنه مثلا في 5 موجودين، يأتي واحد يسلم على واحد ويترك الأربعة، وهذا ليس من آداب الإسلام، إنما آداب الإسلام أن تسلم على الكل، وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. على كل، هنا تطعم الطعام. فالإسلام الخير والإسلام الأفضل هو أن الإنسان يطعم الناس ويعطي ويكون منفقا كذلك في مثل هذا الأمر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما erzählte: Eines Tages fragte ein Mann den Propheten صلى الله عليه وسلم. Der hat ihm gesagt: Welche Praktizierung vom Islam ist die beste? Oder auf welche Art und Weise praktiziere ich den Islam am besten? Der Prophet ﷺ sagte: Indem du anderen zu essen gibst und den Friedensgruß erbietest, ob du die Leute kennst oder nicht. Das heißt, wenn du Muslime siehst, dann sagst du Salam alaikum, ob du sie kennst oder nicht. Und ein Zeichen von Zeichen der Stunde ist, dass die Person nur die Leute, die die Person kennt, Salam gibt. Andere gibt dir keinen Salam. Da gibt dir keinen Salam anderen Leuten. Nur diese, zum Beispiel, du kennst eine Person, sagst du ihm Salam alaikum. Nur ein anderer sagst du ihm nicht. Und heute sehen wir das. Du bist zum Beispiel mit 5 oder 6 Leuten, subhanallah, dann kommt einer, der gibt Salam nur einem und der lässt die anderen 4. Obwohl sie Muslime sind. Und dies ist ein Zeichen von Vorzeichen der Stunde, das Timul Khas. Und das geht hier in dem Hadith bezüglich unseres Kapitels Großzügigkeit. Das ist, wenn du Essen gibst, wenn du Armen Essen gibst oder wenn du auch Leute zum Essen einlädst, dann ist das ein Zeichen deines Glaubens und dass du den Islam besser praktizierst. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أو خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها أو بخصلة منها رجع بها وتصديق موعدها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة رواه البخاري وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير يعني مر معنا هذا الحديث بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فالمعنى واضح يعني الإنسان لما يعطي لأخيه عنزا فحتى يحلبها وحتى يستفيد من صوفها أو من وبرها ويستفيد من حليبها فهذا إذا كان ذلك مخالصا لله سبحانه وتعالى يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى فيدخل بهذا العمل الجنة ولكن بالضوابط المعروفة عند المسلمين في مثل هذا الباب ليس أنه الإنسان يعطي منيحة العنز ويترك الصلاة أو يفعل شيء آخر نسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم أخ فن عبد الله بن عمرو بن العاص أتصيلته Der Prophet sagte, es gibt 40 Arten guter Taten, von denen die höchste die ist, eine milchgebende Ziege auszuleihen. Wer auch immer eine dieser Taten vollbringt, in der Hoffnung auf Belohnung und der Zuversicht darauf, den wird Allah ins Paradies eintreten lassen, das bei Bukhari. Was auch war, glaube ich, diese Überlieferung haben wir schon gehabt. Das ist, wenn du etwas Gutes tun willst, und es gibt verschiedene Stufen, 40. Also, das ist nur ein Beispiel. Es gibt so viele gute Taten, gute Handlungen. Wenn du das für Allah subhanahu wa ta'ala machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich ins Paradies bringen. Und eine davon ist, dass du deinem Bruder, wenn du zum Beispiel Ziegen hast, du gibst deinem Bruder ein Ziegen, du leihst ihm das aus, damit er Milch von dieser Ziege nimmt, und damit er das nutzt. Und du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, natürlich nicht jetzt, dass man eine Ziege gibt, ausleiht, Und dann verlässt man das Gebet oder unterlässt man Gebet oder man macht Sünden, sagt man, ja, sowieso komme ich ins Paradies. Nein. Das heißt, wenn man Gutes tut, wenn man die Grundlagen von dem Guten hat, wenn man Islam praktiziert, und dann sind diese Taten sehr gute Taten. Heute zum Beispiel gibt es kein Ziege, dass du deinem Bruder Ziege gibst. Aber angenommen, dein Bruder braucht deine Hilfe und du hilfst ihn für Allah subhanahu wa ta'ala, dann inshallah ist das auch von diesen guten Taten, die zum Paradies bringen. Auch barakallahu fikum die Überlieferung, die nächste Überlieferung, wa an Abi Umama Sudayk ibn Ajlan qala Rasulullah SAW ibn Adam innaka in tabzul الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم. أي يا أخوة بارك الله فيك، إذا أعطيت هذا هو الصحيح، وأما إذا أمسكت فهذا شر لك، وإذا كان عندك كفافك يعني الذي تحتاجه فلن تحاسب لأنه هذا الذي عندك، ما عندك أكثر من ذلك. وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بالذي تعيله، الذي يحتاجك، زوجتك وأبنائك وغير ذلك. واليد العليا، اليد العليا هي المنفقة، خير من السفلى اللي هي التي تأخذ. اليد التي تمد للناس ليست مثل اليد التي تعطي الناس، ولا شك في كل الخير إذا كان من أهل الإسلام، ولكن يا أخوة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، لا شك أن اليد العليا وهي المنفقة خير من اليد السفلى، وهذا مر معنا هذا الحديث بارك الله فيكم، مر معنا تحت رقم 510 فطرتين. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أبو أمامة صدي ابن عجلان ساكت رضوان الله عليه دس دي بروفيت صلى الله عليه وسلم ساكت أوزون آدم wenn du deinen überflüssigen Reichtum spendest wäre es besser für dich und wenn du ihn zurückhältst wird es übel für dich sein. Es wird dir nicht zum Vorwurf gemacht werden wenn du über Besitz verfügst, doch nutze ihn zur Versorgung derer, die von dir abhängig sind, und die obere Hand ist besser als die untere Hand. Das wird die obere Hand hier. Die obere Hand hier im Hadith bedeutet die Hand, die gibt, und die untere ist die Hand, die verlangt und die nimmt. Ja. Die obere Hand ist die Hand, die gibt, wenn du reich bist. Du kannst reich sein. Nach islamischem Verständnis kannst du reich sein. Kannst du reich werden, wie du willst. Du kannst so viel Vermögen haben, wie du willst. Kein Problem. Aber wenn du mehr hast, als was du brauchst, dann spende für Allah subhanahu wa ta'ala und gebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn du das nicht machst, dann wird das schlimmer für dich sein am letzten Tag. Du wirst danach gefragt, was hast du mit diesem Vermögen getan? Deshalb, wenn du Überflüsse von Vermögen hast, dann gib für Allah subhanahu wa ta'ala. Du brauchst nicht dein ganzes Vermögen zu geben. Keiner verlangt von dir dein ganzes Vermögen. Aber du kannst für Allah subhanahu wa ta'ala geben. Und wenn du das aber, wenn du geizig wirst, dann wirst du danach gefragt. Und das wird für dich übel sein am letzten Tag. Und wenn du genug hast, und du hast keinen Überfluss, das wird, du hast nicht so viel Vermögen, dass du geben kannst, dann wirst du danach nicht gefragt, warum du nicht gegeben hast. Du wirst natürlich nach deinem Vermögen gefragt, woher hast du dieses Vermögen und was hast du mit diesem Vermögen, wie hast du das verwaltet, wo hast du das verbraucht. Aber das ist Der Sinn ist, solange du genug im Leben hast, dann musst du nicht davon spenden. Aber wenn du spendest, das ist besser. Wenn du mehr als dein Gebrauch hast, dann spende es für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du das nicht machst, dann kann es das Übel für dich am letzten Tag sein. Deshalb soll man aufpassen. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Wa la tulam ala kafaf. Und deshalb diese Überlieferung nicht vergessen. Wir haben diese Überlieferung gehabt vor drei Kapiteln. Und zwar, wenn du ad aflaha man aslam. Also derjenige, der den Islam angenommen hat, hat Erfolg, ist erfolgreich. وَرُزِقَ كِفَافَ. Und Allah gibt ihm seine Versorgung, die für ihn genug ist. وَقَعَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَى. Und er ist bescheiden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und deshalb sagte der Prophet auch, derjenige, der früh aufwacht, und diese Person ist körperlich gesund, seelisch in Ordnung und der hat seinen Lebensunterhalt, diese Person hat die ganze Welt. Aber natürlich war der Mensch allgemein, der will immer mehr. Deshalb sagte der Prophet, wenn Sohn Adam ein Tal von Gold hat oder Silber, der will sich zwei. Und wenn er zwei hat, der will sich drei. Was lässt den Sohn Adam satt machen? Barakallahu fikum. Die Erde. Was wird die Erde hier? Wenn er stirbt und die Erde ist in seinem Mund oder Augen oder in seinem Bauch, dann verlangt er nicht mehr. Das wird so lange, der Mensch am Leben ist, versucht der Mensch immer, ist der Mensch gierig und er will mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أي والله. رواه مسلم. يا أخوة، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان لا يخشى الفقر. ليش لا يخشى الفقر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم وفهم أن الرزق مكتوب وأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، فكان متوكلا على رب العالمين وكان ينفق ويعطي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان إذا سئل على الإسلام، يعني مثلا أحد يريد يدخل الإسلام ويريد يؤلف قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل شيء حتى يدخل الإسلام. فأتاه رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال له أعطني فأعطاه، قال له أعطني فأعطاه، فأعطاه غنما بين جبلين، يعني شيء كثير أعطاه. فعاد هذا فأسلم هذا الرجل وعاد إلى قومه فقال لهم أسلموا. ذاك يا أخو بارك الله فيكم، إذا الكافر طلب شيء، وإذا أهل الفسق حتى وكذا الإنسان استطاع يؤلف قلوبهم ببعض الأمور، ببعض الأمور، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا، بشرط طبعا أنه يعلم أنهم ما يضعها في حرام. وذاك النصيحة لهؤلاء تكون. ولكن هنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير، انظروا إلى هذه المسألة، وهذه اليوم تسمى الدعاية. اليوم الدعاية والإعلام هي هذه. فعلا لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد إلى قومه قال يا قوم شوفوا، قال يا قوم هذا أعطاء رجل لا يخاف الفقر، أسلموا مباشرة، قال لهم أسلموا، لأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كسب قلب هذا الإنسان بعطاه إياه الغنم. ولذلك بارك الله فيكم، هنا في الحديث كذلك، شوف في الحديث، وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، يعني كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسلم للدنيا من أجل المال، ولما يتعلم الإسلام ولما يحب الإسلام فيا أخوة يصبح الإسلام عنده أحب من كل شيء. وهذا تراه اليوم في كثير من الناس سبحان الله، أول ما يسلم قد يسلم مثلا من أجل أن يتزوج امرأة، أو امرأة قد تسلم من أجل تتزوج رجل للدنيا، ولكن بعد فترة يتعلم هو أو تتعلم هي ويصبح من أحسن الناس. فذاك لا بأس بتأليف القلوب، ولا بأس بالعطاء من أجل الإسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أنس رضي الله عليه sagte, es gab niemanden, der als Muslim den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam um etwas bat und von diesem nichts bekam. Einst kam ein Mann zu ihm und er gab ihm so viele Schafe, wie zwischen zwei Hügeln Platz fanden. Da kehrte der Mann zu seinem Stamm zurück und sagte, خير نعم بارك الله فيكم. So wurden manche Leute nur aus materiellen Gründen Muslime, bald darauf war ihnen jedoch der Islam lieber als die ganze die Seite gewesen. Schaut mal, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er verlangte von ihm, und dieser Mann war kein Muslim, der war kein Muslim, und das war damals so, die kamen diese von Nomaden oder Bedouinen. Und die kamen und die haben gesagt, gib uns. Wenn man ihnen gibt, dann lieben sie dich. Und dann gehen sie und die machen Werbung für dich. Und der Prophet, als dieser Mann zu ihm kam, der Prophet hat ihm gegeben. Der hat gesagt, ich will mehr. Der Prophet hat ihm gegeben. Ich will mehr. Der Prophet hat ihm gegeben. Er hat so viel gegeben. Der ging zurück zu seinem Stamm. Der hat gesagt, Leute, ich bin von einem Mann gekommen. Der ist der Beste unter den Menschen. Und er fürchtet keine Armut. Nimm den Islam an. Und hier sagte Anas, am Anfang war das so, einige Leute, warum hat der Prophet zusammen erstmal alles gegeben? Und er hat nicht behalten, weil er verstanden hat, sallallahu alaihi wasallam, weil er davon überzeugt war, dass Allah uns den Rizq gibt. Und wenn er gibt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm was Besseres geben. Und wenn man das versteht, natürlich, du wirst niemals diese Stufe erreichen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Dann hat Anas gesagt, einige haben den Islam angenommen, nicht weil sie vom Islam überzeugt waren, sondern die haben den Islam angenommen, damit sie etwas bekommen, Vermögen oder damit sie was haben. Aber später, als sie den Islam gelernt haben und als sie den Islam wirklich richtig kennengelernt haben, dann haben sie den Islam mehr als alles in diesem Leben geliebt. Und heute siehst du das. Zum Beispiel, es gibt Männer, die nehmen den Islam an, damit sie Frauen heiraten. Oder Frauen, die nehmen den Islam an, damit sie Männer heiraten. Das ist normalerweise für Dunya. Aber subhanallah, nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren, diese Leute werden sehr gute Muslime werden. Und die sind wirklich, das sagst du, als er kam und wie er geworden ist. Sabarakallahu fikum, sagt Allah, eine Regel, und ich sage das, ich meine, ich bin davon hundertprozentig überzeugt, ohne Zweifel bei mir. Wenn jemand den Islam hier, wenn der Islam und der Iman im Herzen oder das Herz einmal berührt hat, wird man niemals den Islam verlassen. Niemals. Koste was es wolle. Wenn das, der Islam richtig war im Herzen. Ne? Aber wenn der Islam nicht von Anfang an nicht richtig war, und wenn man diesen Baum des Imans nicht gegossen hat mit guten Taten und mit Wissen, dann kann es heißen, wenn man mehr anbietet, dass man den Islam verlässt. Ihr kennt die Lage ja, in Afrika, dass viele Leute dahin, sage ich jetzt, reisen und Mission Werke und Missionen und sowas machen, da, und die bieten Geld an. Aber subhanallah, diese Leute nehmen das Geld an, aber die verlassen nicht ihre Religion. Aber die Muslime heute, die bieten nicht Geld an für die Leute, die den Islam annehmen. Aber trotzdem, die Leute kommen zum Islam und anstatt, dass sie bekommen, dass sie geben. Und trotzdem lieben sie den Islam. Warum? Weil das die Wahrheit ist. Barakallahu fikum. Aber das geht hier darum, in dieser Überlieferung, um diesen Sinn. Wenn du gibst, dann brauchst du kein Armut zu fürchten. Weil wir davon ausgehen müssen, Allah subhanahu wa ta'ala ersetzt uns, was wir, Allah subhanahu wa ta'ala ersetzt uns, subhanahu, was wir geben für ihn, subhanahu wa ta'ala. وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما أو قسما فقال يا رسول الله لغير هؤلاء لغيروا عفوا هؤلاء كانوا أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم أو يبخلوني ولست بباخل رواه مسلم وعن جبيد ابن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه نعمة لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا رواه البخاري يا أخوة كذلك هذا نفس الشيء شوفوا يا أخوة خيروه أن يسألوه بالفحش يعني أن يسألوه بالفحش أنهم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأسلوب غير سليم وغير جيد وإما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل والنبي صلى الله عليه وسلم ليس ببخيل أما الآخرون فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلف شجرة فأخذوا رداءه سرقوا الرداء قالوا أما تعطينا وما نعطيك الرداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوني الرداء ولو كان عندي لكنت أعطيتكم وهو كان رجع من حنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم عمر رضي الله عليه برichtete dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم einem Beute verteilte da fragte Umar den Propheten O Gesandte Allahs wären nicht andere Muslime mehr dazu berichtet als die denen du etwas zugeteilt hast daraufhin sagte er Sie hatten mich aufdringlich darum gebeten, und ich stand vor der Alternative, ihnen zu geben, obwohl sie unverschämt waren, oder ihnen nicht zu geben, und sie hätten mich für geizig gehalten. Ich bin jedoch kein Geizhals. Das heißt, entweder gibst du uns, oder wir werden von dir schlecht reden. Wir werden ihr. Und der Prophet sallam, der ist niemals geizig. Und für den Islam hat er immer gegeben, salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und die andere Überlieferung, das ist von Jubair ibn Mut'im. Erzählte, als ich mich nach der Schlacht von Hunayn mit dem Propheten sallam, auf dem Rückweg befand, bedrängten ihn einige Araber vom Lande, also Beduinen, mit Betteleien, so dass er bis an einen Baum gedrängt wurde. Dort rissen sie ihm den Umhang vom Leibe. Da richtete sich der Prophet sallam, auf und sprach: Gib mir meinen Umhang zurück. Wenn ich Vermögen hätte, so viel wie diese Bäume an Zahl, das sind wohl so, die Bäume in der Wüste, die mit Dornen sind, hätte ich es unter euch verteilt. Und ihr würdet mich weder für geizig noch für einen Lügner oder Feigling halten. In beiden Hadithen, das wird diese Leute, die haben vom Propheten sallam, verlangt, obwohl sie nicht dazu berechtigt waren. Aber der Prophet sallam, hat ihnen gegeben, weil der Prophet sallam, niemals geizig war. Und damals, ich meine, bitte, man sollte die Lage verstehen, wie damals die Lage war und wie heute die Lage anders geworden ist. Die Menschen haben sich in bestimmten Themen verändert. Aber damals in der Wüste, das war bekannt, wenn jemand zu dir kommt und er verlangt von dir was und du gibst ihm nichts, das war für die Araber eine Schande. Und so wie der Prophet sallam, dass er ihnen nicht gibt, dann reden sie von ihm schlecht. Und wenn sie von ihm schlecht reden, dann werden manche Leute davon abgehalten, dass sie den Islam annehmen. Und deshalb sagte der Prophet sallam, bei Allah, ich gebe einem mehr als dem anderen, und aber ich liebe den anderen mehr, weil ich Angst um ihn habe, dass er auf seine Nase in die Hölle fällt. Das heißt, der Prophet sallam liebt einen von Sahaba mehr, aber der gibt einem anderen mehr. Weil der andere, wenn er nicht nimmt, dann bei Sahabi, den Propheten aus seinem Leben, der kennt ihn, der ist standhaft und der ist stark im Glauben. Deshalb, der gibt ihm weniger. Und heute, manche Leute verstehen das nicht. Wenn, auch verhaltenmäßig, ich meine, wenn du jemanden kennst, diese Person kennt den Islam, versteht das und so weiter, dann lässt du ihn bei der Seite. Und du siehst eine Person, die hat keine Ahnung vom Islam, deshalb behandelst du ihn anders. Manche Leute werden neidisch. Oder manche Leute kritisieren dich, sagen, ja, wieso behandelst du den, obwohl er nicht so gut ist und so weiter. Die Sache geht darum, man will die Leute retten. Und das hat der Prophet sallam gemacht. Überlegt euch, Leute kommen zu ihm und die drängen ihn, gib ihn, bis der Prophet sallam gedrängt wird zu einem Baum und die nehmen sein Gewand. Entweder gibst du oder nehmen wir dein Gewand weg. Umhang. Ja, der Prophet sagte, wenn ich habe, dann gebe ich euch alles. Aber wenn ich nicht habe, was soll ich machen? Und ich bin nicht geizig und nicht Feigling und kein Lügner. Und natürlich, der Prophet war der beste Salawatu Rabbi wa Salamu alayhi, dass er Imam gegeben hat und der hat niemals Angst, Salawatullahi wa Salamu alayhi, gehabt, den Leuten zu geben. Und so sollte der Muslim sein. Natürlich nochmal sage ich, keiner verlangt, im Islam wird nicht von den Leuten verlangt, dass sie alles ausgeben, was sie haben oder dass sie ihr Vermögen auch alles spenden. Wenn du dein Vermögen spenden willst, dann kannst du das machen. Aber das wird von dir nicht verlangt. Und du musst aufpassen. Ja, wa fi dinina ma yutlab min al-insan an yatruk, yani an yu'ti kull al-mal alladhi 'indahu. Wa innama yutlab minhu an yu'ti haqq Allah wa an yatasaddaq لأنه هذا خير له وأفضل له. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir treffen uns morgen zum Unterricht, inshallah. Ab 19 Uhr machen wir Koran, morgen für Fortgeschrittene. Und bitte versucht, diese Ayat, die wir heute durchgenommen haben, bis Mittwoch richtig zu befestigen, damit wir inshallah dann zwei Ayat nehmen. Jazakumullah khair und barakallahu fiikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.